Als aber der siebente Monat herankam, während die Israeliten in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf den freien Platz vor dem Wassertor. Und sie baten Esra, den Schriftgelehrten, das Buch des Gesetzes Moses herbeizubringen, welches Jahwe den Israeliten anbefohlen hatte. Da brachte Esra, der Priester, das Gesetz herzu vor die Versammlung, die Männer und Weiber und alle, die verständig genug waren, um zuzuhören, am ersten Tage des siebenten Monats. Und er las daraus vor, angesichts des freien Platzes vor dem Wassertore, von Tagesanbruch bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und der Weiber und derer von den Kindern, die es verstehen konnten, indem die Ohren von ganz Israel auf das Buch des Gesetzes gerichtet waren. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen Gerüste, das sie für diesen Zweck errichtet hatten, und neben ihm standen Matitja, Sema, Anaja, Asaja, Uria, Hilkia und Maseja zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Sachaja und Mesolam. Und Esra schlug das Buch auf vor den Augen des ganzen Volks, denn er stand höher als das ganze Volk, und als er es aufschlug, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries Jahwe, den großen Gott, und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Während sie zugleich ihre Hände hochhoben und sich verneigten und vor Jahwe mit dem Angesichte zur Erde niederwarfen. Und Jesua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabtai, Hodia, Maseja, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja, die Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz, während die Leute auf ihrem Platze blieben. Und sie lasen aus dem Buche, dem Gesetze Gottes, deutlich vor und machten den Sinn klar, so dass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, der Statthalter, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sprachen zu dem ganzen Volke, der heutige Tag ist Jahwe, eurem Gott, heilig, klagt und weint nicht. Denn es weinten alle Leute, als sie die Gesetzesworte vernahmen. Und er sprach zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und schickt Gerichte als Festgeschenke an die, für die nicht angerichtet ist, denn der heutige Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht traurig, denn die Freude an Jahwe, die ist eure Schutzwehr. Zugleich beschwichtigten die Leviten das ganze Volk, indem sie sprachen, seid still, denn dieser Tag ist heilig, darum seid nicht traurig. Da gingen alle Leute hin, um zu essen und zu trinken und Gerichte als Festgeschenke zu verschicken und um ein großes Freudenfest zu begehen, denn sie hatten auf das geachtet, was man sie gelehrt hatte. Am zweiten Tag aber versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volks, die Priester und die Leviten, zu Esra, dem Schriftgelehrten, und zwar um auf die Gesetzesworte Acht zu haben. Da fanden sie geschrieben in dem Gesetze, das Jahwe durch Mose anbefohlen hatte, dass die Israeliten während des Festes im siebenten Monat in Laubhütten wohnen sollten und dass sie in allen ihren Städten und zu Jerusalem folgenden Befehl ausrufen und verkündigen lassen sollten. Geht hinaus aufs Gebirge und holt euch Zweige vom Olivenbaum und Zweige vom wilden Ölbaum und Zweige von der Myrte und Zweige von Palmen und Zweige von dichtbelaubten Bäumen, um nach der Vorschrift des Gesetzes Laubhütten zu machen. Und das Volk ging hinaus, holte die Zweige und machte sich Laubhütten, ein jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen und in den Höfen des Tempels Gottes und auf dem freien Platz am Wassertor und auf dem freien Platz am Ephraim-Tor. Und die ganze Gemeinde, so viele ihrer aus der Gefangenschaft heimgekehrt waren, machte Laubhütten und wohnte in den Laubhütten. Denn die Israeliten hatten seit der Zeit Jesuas, des Sohnes Nuns, bis auf eben jenen Tag nicht also getan, und so herrschte eine sehr große Freude. Und Tag für Tag las man aus dem Buche des Gesetzes Gottes vor, vom ersten Tag an bis zum letzten Tage. Und sie begingen das Fest sieben Tage lang, und am achten Tage fand der Vorschrift gemäß eine Festversammlung statt.